sind schon seit vielen Jahren von überall hier, aus der ganzen Welt, und es werden immer mehr. Wir suchen nach Wohlstand, vergiften sie Nationen. Voller Gier und ohne Skrupel verkaufen sie ihr Drogen. Ihren Schnee. Die Bullerei tut nichts, sie hat nie etwas gesehen.